Ja, wir sind süß, wir sind cool, wir sind echt ein Phänomen. Und fragt uns wer, wo kommt ihr her? Sagen wir Australien. Wir haben Riesenfüße und einen Riesenschwanz. Die Frauen finden uns süß und jetzt machen wir den Tanz. Keng, keng, keng, so machen wir und wir hüpfen dazu. Keng, keng, keng, so machen wir und wir hüpfen dazu. Oh! singen und wir springen alle, alle, alle hopp. La la la la la la la, hier ist alles wieder top. Und wir singen und wir springen alle, alle, alle hopp. La la la la la la la, hier ist alles wieder top. Und wir singen und wir springen alle, alle, alle hopp. La la la la la la la, hier ist alles wieder top. Und wir singen und wir springen alle, alle, alle hopp. Mädchen kommen in den Himmel. Doch Annalena kommt da, wo es ihr gefällt. Brave Mädchen warten auf den Prinzen. Doch Annalena checkt direkt nen Superheld. Geil, geiler Annalena, du bist mega geil. Geil, geiler Annalena, dein geiles Hinterteil. Geiler Arsch, geiler Blick, geiles Stück Annalena. Geiler Arsch, geiler Blick, geiles Stück. Mädchen lernen Französisch. Aui, j'aime. Doch Annalena tut's gleich beim ersten Mal. Brave Mädchen machen's lieber heimlich. Doch Annalena träumt's am liebsten überall. Geil, geiler Annalena, du bist mega geil. Geil, geiler Annalena, dein geiles Hinterteil. Geiler Arsch, geiler Blick, geiles Stück Annalena. Geiler Arsch, geiler Blick, geiles Stück Annalena. Stück Annalena. Geiler Arsch, geiler Blick, geiles Stück Annalena. An. Wir feiern hier den ganzen Winter lang. Wir stehen auf dem Hang, jetzt fängt es endlich an. Wir feiern hier den ganzen Winter lang. La la la la la la. Ich seh die Gipfel glänzen. Wir wollen tanzen, wir wollen tanzen. Ich ruf, ey Leute, für Jäger und nen kurzen. Wir wollen tanzen, wir wollen tanzen. Holla die, holla die, oh. Siehst du die Alpen glühen? Holla die, holla die, oh. Komm, lass uns Après-Ski. Jetzt fängt es endlich an. Wir feiern hier den ganzen Winter lang. Wir stehen auf dem Hang. heute wird da nix gespart. Das ist Standard, das ist Standard. Holladi, holladio, siehst du die Alpen glühen? Holladi, holladio, komm lass uns abregieren. Wir stehen auf dem Hang, jetzt fängt es endlich an. Wir feiern hier den ganzen Winter lang. Wir stehen auf dem Hang, jetzt fängt es endlich an. Wir feiern hier den ganzen Winter lang. La la la la la la, la la la la la la. Wir feiern hier den ganzen Winter lang. La la la la la la, la la la la la la. Wir feiern hier den ganzen Winter lang. Den ganzen Winter lang. Für die Ewigkeit, für ein Wiedersehen ist uns kein Weg zu weit. Was uns vereint, ist die Vergangenheit. Mann, was ist das für eine geile Zeit. Alle Mann am Start, wir sind schon wieder da. Wir feiern Party hart, La Familia. Unter Kanton Nordic, wenn wir uns damit infizieren, wird hier alles explodieren. Denn die Party sind wir. Mann, war das ne geile Nacht. Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Wer hat mich nach Haus gebracht? Doch ich bin nicht alleine. Da liegt jemand neben mir. Pinke Federn, lange Beine. Ein totales Partytier. Und das ist vollgepumpt mit Schnaps. Vollgepumpt mit Schnaps. Vollgepumpt mit Schnaps. Ich rufe, hey, mein Schatz. Go, go, go, Flamingo, go. Go, go, go, Flamingo, go. Go, go, go, Flamingo, go. Go, go, go, Flamingo, go. Er steht auf einem Bein, er steht auf einem Bein. Er steht auf einem Bein und ist voll wie ein Schwein. Go, go, go, Flamingo, go. Go, go, go, Flamingo, go. Go, go, go, Flamingo, go. Go, go, go, Flamingo, go. Senorita, hast du heute auf mich Bock, Bock, Bock? Oh mein Gott, Gott, Gott, noch ein Shot, Shot, Shot. Gib mal her, her, her, ich will mehr, mehr, mehr. für mich gibt's nur dein Popöchen. Alle anderen Frauen haben ein Po. Ich bin aber nur mit deinem froh. Egal wie er verpackt ist, er ist geil. Ob mit Strapze oder Lederteil. Im Bikini ist er auch brutal. Mit Netzteil ziemlich genial. So begrüße ich ihn jeden Tag. Mit Hallo, was geht ab? Was geht ab? Hallo, Halli, Hallo, Hallöchen. Ich weiß genau, ich liebe dein Popöchen. Halli, Hallo, Hallöchen. Für mich gibt's nur dein Popöchen. Hallo, Halli, Hallo, Hallöchen. Ich weiß genau, ich liebe dein Popöchen. Halli, Hallo, Hallöchen. Für mich gibt's nur dein. Popöchen ist für mich Number One. Alle anderen kommen nicht dagegen an. Den beschütze ich mit meinem Leben. Für mich wird's nichts anderes geben. Du brauchst gar nicht neidisch zu sein. Dieses Popöchen gehört mir allein. Also husch, husch, weg mit dir. Das Popöchen gehört zu mir. Nur zu mir. Hallo, Halli, Hallo, Hallöchen. Ich weiß genau, ich liebe dein Popöchen. Halli, Hallo, Hallöchen. Für mich gibt's nur dein Popöchen. Hallo, Halli, Hallo, Hallöchen. Ich weiß genau, ich liebe dein Popöchen. Halli, Hallo, Hallöchen. Für mich gibt's nur dein Popöchen. Hallo, Halli, Hallo, Hallöchen. Ich weiß genau, ich liebe dein Popöchen. Halli, Hallo, Hallöchen. Für mich gibt's nur dein Popöchen. Malle, hola, Chicos. Hier ist Johnny Kaufus. Macht euch den Lauf so wild wie mich. Malle, dann lasst ihr uns feiern. Das gute Stück. Ich springe aus dem Flieger. Die Playa hat mich wieder. Ich laufe übern Strand mit nem Bier in der Hand. Also auf zum König, weil es da so schön ist. Nackte Körper überall, Sonnenbräune, Fressanfall. Und so langsam wird es laut und so geiler ist der Sound. Die Sonne brennt auf meiner Haut. Ich sehe links ein paar Fuhr, Fuhr, rechts ein paar Fuhr, Fuhr. Und ich weiß, ich bin zu Haus. Malle, oh Malle, oh Malle, du machst mich solo sexuell. Malle, wir tanzen, wir feiern, wir singen, wir feiern, solo sexuell. Malle, oh Malle, oh Malle, du machst mich solo sexuell. Solo, solo, solo, solo, solo sexuell. Solo, solo, solo, solo, solo sexuell. Solo, solo, solo, solo, solo sexuell. Solo, solo, solo, solo, solo sexuell. Der Tresen ist mein Leben, da muss ich einen heben. Es ist geil hier zu sein, Bauch raus, Schnaps rein. Hier bin ich Manolo, fühl mich wie Han Solo. One but, two but, what the. Und so langsam wird